Menschen, die ihre Lebenserfahrung höher schätzen als die papierne Überlieferung, werden nicht zu bewegen sein, hier an praktische Fälschungen zu glauben. Sie werden es umso weniger, wenn sie noch dazu hören müssen, alle diese Machwerke seien als Hilfs- und Beweismittel des Vendoma-Abtes in erbitterten Prozessen mit weltlichen und geistlichen Mächten gebraucht worden. So soll Gottfried wegen verschiedener Besitztümer mit dem Grafen von Vendôme hartnäckig gestritten haben. Und mit solchen hanebüchenden Urkunden soll Gottfried unangefochten durchgeschlüpft sein. Und nachdem er durchgeschlüpft war, soll er die verräterischen Papiere nicht schleunigst vernichtet, sondern zum ewigen Andenken und zur ewigen Gefahr im Klosterarchiv aufbewahrt haben. Die Verfasser des neuen Lehrgebäudes glaubten schon 1750 nicht an solche Märchendinge. Nichtsdestoweniger soll es heute noch Leute geben, die fest daran glauben. Man könnte jetzt einwenden, zugegeben, dass Fälscher wie die Turiner und der Vendoma Abt mit solchen Stücken, die gleichzeitig oder 30 bis 50 Jahre zurückdatiert waren, unmöglich im praktischen Leben durchschlüpfen konnten. Aber war man denn im unkritischen Mittelalter auch imstande, vorgezeigte angeblich 100 und mehr Jahre alte Urkunden, also auch sehr alte Gefälschte, auf ihre Echtheit zu prüfen? Zumal, wenn man sich daran erinnert, dass ja gar keine weltlichen Register vorhanden waren, die man zu Rate ziehen konnte. Dieser Einwurf ist schon von den Verfassern des neuen Lehrgebäudes mit einer sehr klugen Gegenfrage beantwortet worden, die bereits zu Anfang dieses Kapitels einen Platz gefunden hat. Sie lautet: Von was für Nutzen mögen wohl Urkunden sein, die man für alt ausgibt, ob sie schon jetzt erst recht geschmiedet worden? Zu ihrer Antwort, die man ebenfalls eingangs des Kapitels nachlesen kann, sei hier Folgendes hinzugefügt: Wenn in Prozessstreitigkeiten über alte Urkunden betreffs ihrer Echtheit oder Unechtheit nicht entschieden werden konnte, so war das Vorlegen solcher alten Stücke praktisch unnütz, denn dann konnte jede verdächtig gemacht und durch andere Beweismittel, Berufung auf die Verjährung, entkräftet werden. Wenn man wusste, kein Mensch kann alte, unechte Urkunden von echten unterscheiden, so konnten und hätten auch gewiss beide Parteien tüchtig alte Diplome gefälscht und vorgezeigt. Hätte da das Gericht nach Laune oder Gunst entscheiden sollen und hätte es auf alle anderen Beweismittel einfach verzichten dürfen? Und das in unzähligen Fällen? Nein, die Mauriner haben schon recht und erfahrungsgemäß geschlossen: Alte Urkunden schmieden, um sie praktisch zu gebrauchen, bedeutete eine unnütze Arbeit, die man sich sparen konnte, denn wenn die zuständigen Instanzen ratlos vor solchen Dingen standen, so war es sicher, dass sie eben alte Urkunden als Beweismittel nicht zugelassen haben würden. Auch diese Erwägungen machen es wieder klar: Die Fülle der erhaltenen Falsifikate ist Ausfluss der gelehrten Aktion. Drittes Kapitel: Blühender Blödsinn in echten Urkunden. Dadurch, dass J. Ficker sich energisch gegen die haarsträubende Annahme wehrte, mittelalterliche Fälscher hätten absichtlich ihre Vorlagen nicht genau nachgeahmt, um auf solche merkwürdige Weise den Verdacht der Unechtheit abzulenken, bewies er seinen scharfen Blick für die lebendigen Dinge der Gegenwartserfahrung. Es erbarmte ihn auch die Behandlung des mittelalterlichen, angeblich praktischen Fälschers durch seine Fachgenossen, die solch armen Kerl als den willkommenen Prügelknaben der Diplomatik ansahen, dem sie alle Rätsel und Ungereimtheiten der urkündlichen Überlieferung aufs Konto schreiben konnten. Demgegenüber betonte er nachdrücklich, dass solche Fälscher nur in der Fantasie der Diplomatiker denkbar seien, aber im wirklichen Leben niemals, besonders nicht als epidemische Erscheinung, hätten existieren können. Diese sonderbaren Gestalten gleichen sich ja durchs ganze Mittelalter hindurch wie geistige Zwillinge. Einer benimmt sich bei seiner Hantierung genauso dämlich wie der andere. Unerhört dieser mittelalterliche praktische Fälschungsdrang. Dieser Trieb war in jenen Menschen so gewaltig, dass sie, wenn mal zufällig gar nichts Richtiges und Vernünftiges zu fälschen da war, aus reinem Mutwillen fälschten. Erzählt uns doch zum Beispiel E. Kasper. Daneben muss man freiwillig im Auge behalten, dass den Fälschern in jedem einzelnen Fall auch der reine Mutwille geleitet haben kann, Vorhandenes, Echtes durch Falsches zu ersetzen. Echte Urkunden durch Falsche zu ersetzen, aus Spieltrieb, Laune, Mutwillen. So rätselhaft war die Psyche dieser praktischen Fälscher. Man muss schon sagen, unheimlich, dass diese Leute gar nicht selten zum eigenen Nachteil fälschten, vorausgesetzt, dass man wirklich immer noch an praktische Vorkommnisse glaubt. Ein solcher Psychopath war der Mönch Eberhard in Fulda. Um 1160 soll dieser Mann auf unserem Planeten herumgegeistert und mehr mit Eifer als mit peinlicher Wahrheitsliebe aus Fulda Chartularen Auszüge gemacht haben, die uns in dem berüchtigten Codex Eberhardi vorliegen. Ein Vergleich der Eberhardschen Auszüge mit den erhaltenen Chartularen ergibt, wie E. Stengel dartut, dass unser Mönch seine Vorlagen nicht nur zusammengezogen und inhaltlicher Einzelheiten, der Zeugen, der Datierung entkleidet, sondern vielfach aus Flüchtigkeit wesentliche Bestandteile wie einzelne, ja zahlreiche in die Schenkung einbegriffene Orte ausgelassen hat, womit er gewiss dem Vorteil seines Klosters nicht diente. Der Meinung sind wir auch. Aber was schert diese praktischen Fälscher der eigene Vorteil? Wenn sie nur ihrem Fälschungsdrang sich austoben lassen können. Eberhard lässt uns aus dem Staunen gar nicht herauskommen. Man lasse sich erzählen. Ihm sind neben manchem Missverständnis zuweilen auch absichtliche Veränderung, wie die Ersetzung eines ihm gleichgültigen oder unbekannten Ortes durch einen anderen, der ihm mehr am Herzen lag, mit unterlaufen. In einigen Fällen hat er solche Orte selbst neu hinzugefügt. Auch mit den Gaunamen unterläuft unserem Eberhard absichtlich eine bewusst-unbewusste Vertauschung. So ist seine Vorliebe auffallend, mit der er fast bei jeder Gelegenheit für den Rheingau den kleinen thüringischen Ringgau einsetzt. Für solch absonderliches Treiben eines angeblichen Urkundenkopisten fehlen der zünftigen Forschung ersichtlich alle Begriffe, und wenn Stengel das psychische Phänomen durch das hier nun ganz und gar nicht angebrachte Wörtlein Flüchtigkeit zu erklären sucht und dabei mit unterlaufener Absichtlichkeit operieren muss, so glaubt Tangel des Rätsels Lösung in der Annahme gefunden zu haben, dieser Mönch sei ein psychopathisch veranlagter Mensch gewesen. Wir brauchen uns über den Mönch Eberhard nicht lange den Kopf zu zerbrechen, denn er hat niemals gelebt und praktisch gefälscht. Uns bezeugt vielmehr dieser Codex Eberhardi aus sich heraus, wie, wo und wann er das Licht der Welt erblickte, nämlich in einer gelehrten Filiale der spätmittelalterlichen Fälschungsaktion. Solche souveräne Verachtung echter Vorlagen kennzeichnet die lavierende, tastende und verkleisternde Arbeit der Genossen der großen Aktion.